Wir sind drei Heizer. Sagen wir Olsson, Jensen und Madsen. Unser Heim ist die Back, eine kleine Kätnerstube, die auf dem Meer umhertreibt. Einige abgewinkelte Querschotten im Vorschiff der SS Monika. Gerade jetzt liegt sie in schwerer See und da dringt ein fauliger Geruch durch die Ritzen. Der kommt von den Bilgen. Gase. Reste von längst vergessenen Frachten verrotten da unten in dem verdorbenen Wasser unter der Bodenwegerung. Bei dem Seegang sucht sich das faulige Gas wunderliche Wege zu uns herauf. Es ist wie eine alte, gefesselte Kolik, die in unserem Raum losbrechen will, wo wir drei seefahrenden Heizer wohnen. Und bei jedem Sturm stinkt es nach Aas. Hier leben wir, wenn wir nicht gerade im Magen des Fahrzeugs sind, im Kesselraum und dort arbeiten. Hier verkehren wir mit unserer Petroleumlampe, mit der Suppe und mit unseren Seelen, die die Mission durchaus erlösen will. Oben rasselt das Ankerspiel. Die armdicke Kette klappert dumpf singend in der Klüse. Es hört sich an wie der Schlag einer schweren Fessel. Augenblicklich sind wir hier oben nur zwei. Einer hat unten Wache. Mein Kamerad in der unteren Koje ist wach. Er liegt da und schweigt. Schweigt ein verzweifeltes Schweigen, als ob er die See totschweigen wolle. Er ist Däne. Ein sauberer und zuverlässiger Kamerad wie die meisten Dänen. Vorhin erzählte er eine hübsche Liebesgeschichte, die er während des Krieges mit einer Krankenschwester erlebt hat. Alles erklärte er so sachte und zärtlich, wie wenn man eine Blüte auf den Tau, auf die weichen Blütenblätter und den Fruchtstempel untersucht. Dann versank er in Schweigen und Heizerträume. Wir müssen plötzlich den Kurs geändert haben. Die Monika fängt an zu rollen und das scheußliche Gas wird jede Minute zudringlicher. Wir sind uns einig, dass es gefährlich sein könnte, in diesem Gestank einzuschlafen. In den Bilgen können tote Ratten liegen, von irgendeiner alten Getreidefracht, meint der Däne. Verdorbenes Getreide riecht nicht die Bohne vornehmer als Ratten, meine ich. Aber es ist nicht so leicht, im Winter bei Windstärke 5 mitten auf der Nordsee die Back auszuräumen. Wir verziehen uns jedenfalls allmählich nach Mittschiffs und setzen uns auf die warmen Grätings neben den dicken, hohen Schornstein, der schwarze Rauchschlangen in Richtung Pentland Firth spuckt. Zitternd steigt die Wärme von den Kesseln herauf. Angenehm rieselt es durch den Körper, wenn auch auf der einen Seite zu heiß und auf der anderen zu kalt und zugig. Wir erzählen uns, wie wir manches Mal bei unterschiedlichem Wetter so auf den Grätings haben schlafen müssen, meist auf dem Atlantik. Und dabei fallen natürlich etliche Lobesworte und saftige Flüche über die verschiedenen Kästen, auf denen man gefahren ist. Flucht aus der Back wegen Bilgengestanks ist uns schon früher passiert, auch wegen eindringenden Wassers. Ich erzähle von einem Orkan zwischen Weihnachten und Neujahr. 2 Tage und 2 Nächte lang hatten wir Windstärke 12. Ich lag mit einem kleinen 1000-Tonner am südlichen Ende des Ärmelkanals. Unsere Rettungsboote waren von den Brechern zu lächerlichen Fetzen und dünnen Splittern zerschlagen und die Back war voll Wasser. Kein Tropfen hätte mehr hinein können. Wir trotzten dem Sturm mit halber Kraft, aßen und schliefen Weihnachten über auf der Gräting. Das prachtvollste Wetter, das ich erlebt habe. Glaubt mir, ein richtiger Sturm ist wirklich prächtig. Bleierne, manchmal pechschwarze Seen, schwer und gewaltig. Und wenn sie dann so gegen ein Ventilatorrohr klatschen, dass der Stahl zerknickt wie ein Tulpenstiel auf das Deck sinkt, und das oft gelb gemalte Ohr der Luftröhre horchend in der Wasserwoge liegt. Oder wenn die Sturzseen am Bug riesige, raue Wasser-Himalayas auf das Ankerspiel schleudern, dass es im Sturm wehklagt wie eine ertrinkende Kirchenglocke. Das ist das Meer, das ist die See. Oder wenn eine haushohe Woge drohend heranrollt, ohne zuzuschlagen, als wenn sie nur ausprobieren wollte, wie hoch so ein Schiffsrumpf mit 10.000 Tonnen Kohle an Bord wohl schaukeln kann. Ein Sturm ist etwas Schönes, und wenn unsere Rettungsboote zerdrückt werden oder unsere Back über und über vollläuft mit kaltem Salzwasser des Atlantiks oder wir gar absaufen, lässt sich das eben nicht ändern. Heute liegt der Atlantik blau-schwarz im Sturm. Ein weißes Lachen spritzt von Woge zu Woge. Der schwere Eisenrumpf hebt das Vorschiff haushoch und dreht es rollend zum Himmel, steht auf höchster Höhe und senkt es ruhig und atlantisch nieder, um es in eine heranwollende See zu bohren. Das Wasser gurgelt über die Back und überspült das Ankerspiel, den ewigen Backbader, mit einem Gewicht von 500 Tonnen. Die Zahnräder singen, das Spill brüllt dumpf. Solange die Back nicht voll Wasser ist, kann man ganz gut schlafen bei diesem unermüdlichen Donnern des Atlantiks. Oder man liegt wach und folgt dem Sturm mit den Ohren und wartet auf die nächste Sturzsee. Dabei denkt man so viel unverdaute Philosophie, während die anderen Freiwachkojen ihren ruhigen Sturmschlaf träumen. Man empfindet tief im Herzen ein Panterei und spürt, wie das Schiff im Wasser hängt und schaukelt, mit erstem Heizer, Kapitän und Maschinen, in Arbeit, in Arbeit. Heute haben wir zwei Wale gesehen, ein Weibchen mit seinem Jungen. Man sagt, die Wale hätten keinen Verstand, aber die wissen ganz gut, was sie wollen. Das Weibchen sah uns und kam näher. Es wusste wohl aus Erfahrung, dass so große Schiffe keine Wale jagen. Es war, als käme es näher, um die Reedereiflagge zu peilen. Das Junge hielt sich dicht an ihrer Seite wie ein kleiner Schlepper. Die Sonne brach durch die Wolken und schien mitten auf das blinzelnde Mutterauge, das glänzte wie ein kleiner roter Stern auf dem großen Kopf. Dieses Auge. Es glich irgendwie einem Schweinsauge, sah aber klüger aus. Das andere Auge lag im Schatten. Aber dieses eine Auge sah uns rot und ein wenig blinzelnd an und übertrug gleich einem Blinkfeuer die Größe des Meeres auf unser Denken und unsere Verehrung. Bald verschwand sie am Horizont hinter der Dünung der nächsten Seemeilen, die üppige, fette Walmutter mit ihrem Kindchen. Bei Neufundland kam ein Nebel über die Monika. Ein dicker Nebel, der sich dicht und feucht niederließ. Die Decksmannschaft zog ihr gelbes Ölzeug an, alle rochen nach Leinöl und gingen an Deck umher wie verschwommene Laternen. Alle halbe Minute brüllte unsere Dampfsirene durch den dicken Nebel. Die Freiwache konnte nicht schlafen und fluchte über den Lärm. Den Heizern in der Nähe des Schornsteins und des Geheuls zerrissen die Nerven, und das metallene Heulen durchschnitt ihre stillen Arbeitsgedanken. Gegen Abend begann im Westen eine fremde Sirene zu antworten. Alle halbe Minute kam sie näher. Der Nebel, der in verschiedene Richtungen durch Luftkorridore und Taschen kroch, riss von diesem Heulen auf, das durch Nebelvorhänge und Schichten lief, und aus allen Richtungen hörte man schwache Nachläufer verschiedener Echos. Von der Kommandobrücke hieß es: »Halbe Kraft voraus!« Nachts um zwei tauchte direkt vom Bug ein Riesenrumpf aus dem Nebel auf. Zwei eiskalte Rudergänger retteten uns vor dem sicheren Tod, langsam und sanft, wie man vielleicht eine Ameise rettet. Sie gierten vielleicht einen Zoll und stützten hart das Ruder ab. Dicht aneinander gedrückt, wie zwei Pressflächen im Stahlwerk, glitten die beiden Schiffe aneinander vorbei. Die Reibung war unerhört, in stinkendem Rauch verbrannte die Farbe, eine Niete lockerte sich mit schneidendem Schrei, und dann war es, als ob wir plötzlich von einem elektrischen Magneten losgerissen waren. Die Schiffe sausten voneinander weg wie zwei entgegengesetzte Webeschiffchen, und zwei Kapitäne beglückwünschten sich augenblicklich durch ihre dicken Megaphone. »A wonder, wasn't it?« »Yes, sir.« »A wonder!« Wir verschwanden im Nebel. Aber die Telegraphisten sprachen noch die halbe Nacht miteinander durch ihre tickenden Apparate. Wir fuhren an der Küste Amerikas entlang. Die vielen Häfen von Panama bis nach Kanada hinauf. Eine Unmenge von Städten unterschiedlichen Werts. Von dem dröhnenden, unförmigen New York, das keine Stadt mehr ist, sondern ein Niagara-tosendes Problem. Ein gordischer Knoten, den die Zivilisation zu lösen hat. Bis zu dem Südstaaten-Idyll Gulfport. Wir lebten in einem unerhörten Weltenfilm, der uns stark beeindruckte. Stückgutfrachten an einer 1000-Meilen-Küste. Ein Streifen Geographie, Hafenbestimmungen, Menschenschicksale und Völker. Wie Späne, Zacken am Zahnrad, wie Zuschauer verschwanden wir in den Konturen Amerikas und wurden Objekte für die smarten Beziehungen dieses Erdteils. Ein Frachter kann wohl kaum mehr sein als ein Schiff, ein industrielles Weberschiffchen, aber in jenem Sommer waren wir zudem eine Art Ausstellung. Unser SS war nur 2 Jahre alt, gepflegt und modern, laut Lloyds höchstklassig. 12.000 Tonnen, Ölfeuerung, schluckte Seemeilen wie nichts. Menschliche Kabinen statt der Back. Damit erregten wir ein gewisses Aufsehen. Die Poljana war ein protziges Steamship. In jedem kleinen Hafen strömte eine gewaltige Flut dünn bekleideter Misses über die Gangway an Bord. Der Kapitän und der erste Maschinist stapften dann mit einem ganzen Schwanz von diesen reichen Damen umher, deren Vergnügen darin bestand, uns mit ihren verfluchten Kodak-Kästen zu belästigen. Sie kamen hafenabends, nach Schluss der Arbeit. Viele trugen schwankende 100-Dollar-Fieberhüte, wie sie in Venezuela unter härtester Frauensklaverei hergestellt werden, und fanden wir seien very interesting. Anfangs taten wir ihnen den Gefallen mit etwas Smile, denn was sie gerade knipsen wollten, waren immer und ohne Variationen Kodak-Bilder mit Smile. Zuerst also lächelten wir, dann aber kriegten wir es mit der Wut. Sie machten Aufnahmen von uns wie von einer Menagerie, dieses reiche Luxuspack, das sein Geschlecht den Geldsnobs an Land vorbehielt, konnte gefälligst am Ufer bleiben. Dort hatten sie wunderbar weißen Sand, Bedienung, gestreifte Zelte und bessere Kodak-Motive als das Konvenienzgelächle unserer verwirrten Gesichter. Auch hatten sie dort das ewige Meer, das ohne jegliche Zwischenhand mit dem ganzen dünungsatmenden Ozean ihre Bäuche und Brüste umarmte. Wenn sie weder arm noch innerlich oder einfach, ja nicht mal erotisch waren, was hatten sie dann bei uns an Bord zu suchen? Darum hob eines Abends unser Donkeyman sein seifenschaumgekröntes Haupt aus der Pütz, strich sich die Seife über seine Armmuskeln und meinte zu den Damen gewandt, dass wir gar nicht so verdammt interesting seien. Only poor seamen. Nothing else. Und dass die Misses wahrscheinlich viel interessantere Dinge als uns gesehen hätten. Surfing durch die Brandung zum Beispiel. Wir zwei, beiden, ganz allein. Was er höflich vorschlug, indem er auf so eine lächelnde Prachtausgabe von Luxusweib zeigte. Aber da öffneten sich ihre kaminrot gemalten Lippen zu einem großen Why. Man hörte noch einige Kodaks knipsen und dann zog der ganze Prachtschweif über die Laufplanke zum nächsten Schiff, das einigermaßen interesting aussah. Am Tag darauf, einem Sonntag, sahen wir das Prachtluxusweib zusammen mit einem cherubinischen Sandsnob innerhalb des Thai-Netzes beim Surfing. Die beiden waren berauscht von Ressourcen und Reichtum, trunken von gesicherter Lebenslust. Mit einem Motorboot vor ihrem Wasserbrett strichen sie an unserem hohen Heck vorbei. Heute waren wir gar nicht interesting. Der Donkeyman versuchte dem Snob eine unreife Apfelsine an den Kopf zu werfen, aber zu unserem allgemeinen Bedauern landete sie vor den Zehen des Cherubs mitten auf der Surfingscholle. Indessen passierte mir Folgendes. Die Poljana ging die Savannah-Mündung hinauf, einen der schönsten und von saftigstem Grün umgebenen Flussunterläufe der Welt. Auf den Bläuelstegen am Ufer standen Georgia-Negerinnen und winkten mit den bleichen Beinkleidern ihrer amerikanischen Herren. An einem flachen Steg, verborgen hinter einer Bürste von grün-blanken Binsen, badete sie. die im Euphrat hätte baden sollen. Nun war sie Kindermädchen bei irgendeinem Mister, hatte das Kind dieses Misters eingeschläfert, es vielleicht gerade mit dem Negro-Lied von den Pfirsichen in den Schlaf gesungen. Dann hatte sie sich entkleidet und ins Wasser geschlichen, lautlos und ohne Plätschern. Der Wind atmete leicht durch die Simsen, und sie ging an die Stelle, wo die Binsen wie ein dünner Vorhang schaukelten, und winkte uns zu, fröhlich und schüchtern. Wir sahen sie wie durch einen grünen Regen. Der Kinderwagen stand auf der niedrigen Pfahlbrücke. Sie hatte kleine Steine vor die Räder gelegt, damit der Wagen nicht ins Wasser rollt. Vorübergleitend konnten wir sehen, wie das kleine Kind unter einem straff gespannten, bauchigen Verdeck aus weißem Gabardin schlief. Das erinnerte an Moses im Schilf und an die Sklavinnen, die ihn aussetzten. Gerade als ich dem Mädchen zuwinken und rufen wollte, legte mir der erste Maschinist seine Hand auf den Kopf, unterbrach meine heimliche Anbetung und sagte: »Jung, unten ist was nicht in Ordnung mit dem Öl. Geh mal runter.« Ich ging, und er folgte mir. Wie aufgescheuchte technische Affen kletterten wir durch die Gräting die eisernen Treppen hinunter. Da unten lief der Ölheizer verzweifelt und nervös hin und her. Die Ölzufuhr hatte plötzlich versagt. Die Feuerungsgänge sangen mit einem seltsam stummen Sauggeräusch. Der zweite Maschinist kam aus dem Maschinenraum gelaufen. »Hier muss es sein«, sagte er und zeigte auf eine Stelle am Backbordmannloch in dem großen Öltank. Er steckte ein elektrisches Kabel in den Wandkontakt und schraubte den Deckel los. Dabei drehten sich die blanken Schraubenschlüssel wie Räder in seiner Hand. Wir hoben den Deckel ab, und er senkte einen Peilstock ins Loch. »Ja, du kannst runtergehen«, sagte er, »aber sei vorsichtig. Der Käpt'n garantiert dir $25 für das Risiko. Hier ist das Kabel. Zeig mal, sitzt die Birne richtig fest? Hier hast du die Kratze.« Er zeigte: »Du gehst so, dann so. Sei bloß vorsichtig mit den Bodenwrangen. Immer mit den Füßen nachfühlen, damit du nicht stolperst. Der Automat funktioniert nicht, der Schwimmer hat sich festgeklemmt und kann nicht sinken. Verstanden?« »Ja, Meister.« »Und zähl genau die Wrangen beim Gehen. 19 sind's bis zum Regulierungsfach.« Ich bekam ein langes Messingrohr, worauf ich mich stützen konnte, zog die Kabellampe mit mir durchs Loch und versank in die Tiefe. Das kohlschwarze, kühlende Heizöl schloss sich um meine Beine, meine Hüften, meinen Leib, meine Brust. Jetzt hatte ich Grund unter den Füßen und bewegte mich langsam durch das dicke Öl. Das ging mir fast bis an die Schultern. Langsam, langsam gehen, Mund schließen, langsam gehen. Erste Wrange. Ja. Gut. Langsam gehen. Zweite Wrange. Langsam. Dritte. Vierte. Jetzt war ich auf halbem Weg zwischen Mannloch und Regulierungsfach. Da rutschte mir das Kabel aus der Hand, die Lampe fiel ins Öl. Blitzschnell riss ich das Kabel an mich, voll kalter Verzweiflung und blitzschnell in kohlschwarzer Finsternis. Gott sei Dank, da kam die Lampe heran wie ein roter Fisch. Gesegnet sei die Elektrizität. Die Birne war von schwarzem Heizöl überzogen, aber sie leuchtete rot durch den Schmutz der Glocke. Leuchtete rot. Ich wollte jubeln. Ich ging weiter. Bei dem schwachen Schein der verdreckten Lampe konnte ich keine Konturen der Fächer erkennen, nur eine schwarz schimmernde Fläche von Öl, die grausam glänzend in dem roten, rauen Schein verschwand. 14. Wrange. Beinahe wäre ich gestolpert. Ich blieb eine Sekunde stehen. Nein, das ging nicht. Also weiter. Aber sachte, sachte. 15. Wrange. Jetzt war das Kabel hinter mir straff gespannt. Die letzte Bucht war also durch das Mannloch gegangen. Ich durfte auf keinen Fall energisch am Kabel ziehen. Verdammt nochmal. Sachte. 18. Wrange. Sachte, sachte. 19. Wrange. Totenstill stochere ich mit der langen Kratze im Öl herum. Dann sehe ich den Schwimmer, eine Kante jedenfalls. Hin mit der Kratze, da unten, stochere mit der Kratze, da, da, da, da ist es. Ich stoße das Eisen hindurch, ziehe es hoch. Eine tote, aufgedunsene Ratte. Sofort sinkt der Schwimmer. Aus weiter Ferne höre ich Rufe, ein Zeichen, dass das Öl wieder fließt. Mit der aufgespießten Ratte auf der Kratze warte ich wieder zurück. Wie hat die Ratte bloß in den Öltank kommen können? Völlig unbegreiflich. Erste Wrange. Jawohl, sachte, sachte. Die muss seit der Ölinspektion in Southampton hoch oben in einem trockenen Nietfach gesessen haben. Vielleicht war sie irgendwie durchgedreht, ist auf den Schläuchen an Bord herumgelaufen und dann voll Angst und Schrecken direkt in ein trockenes, geschütztes Nietfach gesprungen. Das ist wohl die Lösung. Sicher werden sie oben, zweite Wrange, ja, höchst erstaunt sein. Nachdenklich kämpfe ich gegen die Einsamkeit im Ölschlamm. Wrange um Wrange. Gleich bin ich am Ziel, dem Mannloch. Ich sehe das Mannloch wie ein unergründliches himmlisches Auge. Das Licht, das mir von den Planken oben entgegenströmt, ist übervoll von Liebe. Ich hebe meine rechte Hand hoch. Drei Männer packen sie, ziehen leicht. Sachte, rufe ich. Ich habe das Geheimnis dabei. Und so ziehen sie mich langsam mitsamt Lampe, Kratze und Ratte durchs Mannloch nach oben. Ich bin erschöpft von der Spannung, sacke auf den Planken zusammen. »Lieber eine Expedition nach dem Nordpol«, sag ich noch und falle ohnmächtig um. Tja, nachher brauchte ich zwei Mann, die meinen ganzen Körper mit Petroleum abwaschen mussten. Das taten sie unter ständigen Ausrufen. »Donnerwetter! Mensch, dass du nicht umgefallen bist, nicht mal gestolpert!« Ich bekam eine ganze Woche frei in Savannah und dazu $25. Einige Tage später war keine Spur von Öl mehr an mir zu sehen, aber nie werde ich den unendlichen schwarzen Ozean drinnen in den Heizöltanks der Poljana vergessen. Ihr glaubtet wohl, wir liefen nur große Hafenstädte an. Deshalb warntet ihr auch vor der gefährlichen Sünde. Wir sagten Hafen und ihr saht gleich die Londoner Docks vor euren Augen, die Weizensilos in Buenos Aires und die blaue Märchenschale Rio de Janeiros Hafen. Und ihr saht die vollgespiene Sünde von Antwerpen. In all diesen Häfen bin ich gewesen, in den Schablonenhäfen, den Programmhäfen. Aber von ihnen soll heute keine Rede sein. Ich will euch von anderen Häfen erzählen. Wir hatten Order, nach Brahestad in Nordfinnland zu gehen, um Holz zu laden. Und bei einer solchen Order hat man immer das Bild einer kleinen Stadt vor sich. Malt sich aus, wie die Piers vielleicht ins Meer hinausgehen, wo der Leuchtturm steht, ob die Häuser vorwiegend weiß sind, ob auf den Piers womöglich lange Reihen rockflatternder Mädchen stehen, wie in Saint-Valery, oder ob die Hafenarbeiter aus herkulesstarken Frauen bestehen, wie in Kotka. In den kleinen Holzhäfen Finnlands und Russlands arbeiten meist nur Frauen. In einem kleinen Dorfhafen, der einzig aus Bretterstapeln aller Größen und Variationen bestand, sah ich 6 Tage lang nur Frauen. Alle möglichen Arten von Frauen, aber keine Männer. Ob die Männer ausgestorben waren, weiß ich nicht. Das Dorf lag weit drinnen im finnischen Meerbusen. Den Namen habe ich vergessen, aber es hatte eine kleine russische Zwiebelkirche, die zwischen einigen Fichten hervorlugte, und die Kuppel war so von Grünspan überzogen, dass schon der bloße Anblick giftig war. Die Frauen trugen bunte Kopftücher und bildeten seltsame Farbenspiele gegen den zitronengelben Hintergrund der Bretterstapel und gegen die Decks mit einem weizenbrotweißen Fichtenholz. Diese Frauen waren gute Schauerleute. Wenn sie Lasten verstauten, war es, als ob sie ihr Zuhause in Ordnung brächten. Wenn die Deckslast allzu hoch wird, muss man in die Ladung Treppen einbauen, sodass die Mannschaft in ihr Logi kommen kann, sonst würden sie zwischen lauter Planken eingemauert. Solch eine Treppe bauten die Frauen in jenem Dorf. Es war die schönste Lastentreppe, die wir jemals auf meinen Schiffen gehabt haben. Solch eine feine Treppe gab es nicht mal in der Zwiebelkirche. Sie war in die Ladung eingebaut wie in ein Haus, wo ein guter Freund wohnen soll. Und sie hielt über die Nordsee, über die Biskaya. Ins Fax breiteten die Mohammedaner ihre Gebetsteppiche direkt am Rand der Treppe aus, wonach sie anfingen, sich in die Ladung hineinzugraben. Unter ihren Händen wurde der goldgelbe Würfelklotz der kompakten Deckslast immer kleiner, und mit dem goldgelben Würfel verschwand auch die Treppe. Denn beide waren ein Wesen, auseinander gebaut. Damit hatte eine Seetreppe das Zeitliche gesegnet, so wie Wasser verdampft und verschwindet. Aber an diese Treppe erinnere ich mich besonders. Sie war so mütterlich gemacht. Wir versuchten uns also auszumalen, wie Brastad im nördlichen Finnland aussehen könnte. Und während wir herumrätselten, heizten wir und arbeiteten und näherten uns dem Hafen von Brastad. An einem Oktobertag kam frühmorgens der Lotse an Bord und lotste uns im Bottenseedunst zwischen einigen lädierten Pricken und Untiefen in den Hafen. Der Maschinentelegraph sang Pingeli-Ping, der Anker rasselte und sank ins Meer. Wir rannten aus dem Kesselraum hoch und sahen das überströmend weiße Antlitz unseres Rätselhafens, Mädchen auf den Piers, Flaggen von Röcken, den weiß gekalkten Leuchtturmkörper in der Hafendämmerung, sein Angesicht von Prügel errötend wie ein Aggerleuchtturm. Wir kamen hoch an Deck. Vor uns lag der Hafen von Brahestad, 152 Bretterstapel und ein Fichtenwald. Ein anderer Bretterstapel segelte uns auf einem Prahm entgegen. Auf dem Gipfel dieser Brettertorte standen einige halbe Lappen mit wilden Augen in Lederjacken und Schnabelstiefeln. Heiser riefen sie uns zu, Brahestad liege 10 Kilometer landeinwärts, hinter einem Wald, einem Perkeles dunklen Wald. Wir gingen in die Back, um zu rauchen und zu raten, wie es in Salvador aussehen könnte, denn dorthin sollten wir laut Order mit unseren Planken schwimmen. Eine spanische Kleinstadt in der baskischen Provinz mit heißen Augen, sicher eine nette kleine Stadt, ein Apfelsinenlächeln in den braunen baskischen Bergen. Aber der liebe Gott hatte beschlossen, uns zu zeigen, dass es auch noch etwas anderes auf der Welt gab als große Städte. Das sollten wir bald merken. Wir tippten auf hübsche, weiße Häuserwürfel und ein Apfelsinenlächeln von den Bergen. Wir fluchten, wir brüllten, wir heizten uns vorwärts bis Salvador. Es lag in der Sebastianbucht und bestand aus einer Landungsbrücke, deren Pfähle mit Kohlenteer gestrichen waren. 2 Degos standen im strömenden Regen und sahen aus, als warteten sie auf die Beerdigung der ganzen Welt. Gleich Seerosen des Todes lagen einige schwarze, flache Kähne in der regnerischen Bucht und warteten auf unsere Bretter. Nachdem jeder seine Bretterstapeltorte abbekommen hatte, glitten sie über die Bucht davon, die sich auf diese Weise und mit dieser Farbenfreude ein Lächeln untröstlicher Seeleute lieh. Keine Berge, aber so etwas wie Lehmwände fielen ab ins Meer. Sie hatten gelbe, regenverätzte Wunden zwischen den hängenden Vegetationen von Grasbülten. Ein wunderschöner Platz. Abends ruderten wir mit dem Beiboot an Land, kletterten an den Lehmwänden empor und klammerten uns an kärgliche Grasbüschel in der Hoffnung, eine natürliche Vernunft oder auch eine Frau zu finden hinter diesen Alpen schmutzig gelber Erde. Was wir fanden, war ein Dorfkrug ohne Dorf. Draußen stand ein durchnässter Esel im Regen und fror. Ab und zu schrie er, als bäte er für die ganze baskische Provinz. Der Wirt hatte Gicht und ging wie ein Mensch, dem die Stigmata der Wirklichkeit in Körper und Seele brennen. Exe homo. Seine Tochter litt an Blutarmut, natürlich wegen der trostlosen Gegend. Sie saß hinter dem Tresen und war ein Aquarell. Ein Lockvogel aus sprödem Ton. Eine Heilige ohne Geschlecht. Draußen regnete es. Wir soffen Rotwein und draußen schrie der Esel. Bei jedem Schrei erwachte der Besitzer, ein Bauer und Säufer vor dem Herrn. Er saß in einer Ecke und soff und schlief. Nach einer Weile kamen seine Söhne aus dem Regen herein, blinzelten kurz ins Lampenlicht, entdeckten ihren Vater, das Schwein, in der Ecke und warfen ihn hinaus in den Regen. Das Ganze spielte sich völlig apathisch ab. In unserer Flasche sank langsam der Rotwein. Das Mädchen hinter dem Tresen verzog keine Miene. Da wir Regenmäntel hatten, gingen wir eine Weile hinaus, um uns die Gegend näher anzusehen. Stießen auf eine Landstraße, die zwischen zwei Wüsteneien verlief, öde und leer. Ihre Wasserlachen flüsterten im Regen. Oben auf einem Felsen glomm das Licht eines Hauses. Dort wohnte natürlich der Bauer mit dem Esel und den nüchternen Söhnen. Er wohnte olympisch, der Saufbold. Da hörten wir ein Geräusch wie das Gluckern in der Flasche. Es kam näher. Hufschläge. Ein Karabinier zu Pferde tauchte aus dem Regen auf und verschwand wieder. Bei dem heftigen Regen scherte er sich den Teufel um uns. Wir hätten die schlimmsten Mörder Spaniens sein können, eine Liga für die systematische Ausrottung aller Basken. Es regnete ihm zu heftig. Er jagte weiter, und gleich darauf gluckerten wieder die Hufe seines Kleppers wie eine Flasche. Wir kehrten zurück an Bord, kletterten aufs Neue, uns anklammernd über die kittigen Lehmkliffs, schlitterten durch den Lehmbrei und stempelten mit unseren Hintern die Abhänge. Wunderschönes Salvador. Die Tage danach lagen wir in den Kesseln und hackten Seesalz und Kesselstein und fragten uns, wohin es als nächstes gehen würde. Unsere Stimmen sangen und hallten in den leeren, echoempfänglichen Dampfkesseln, als wir unsere Ansichten über verschiedene Häfen austauschten. Jetzt sollten wir nach Lübeck, hieß es, mit Kies aus einem Bauerndorf namens Piedras, das Salvador gegenüberlag, auf der anderen Seite der Bucht. Richtig. Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Donkeykessel rüber zu diesem Dorf. Eine Blechrinne wurde aus dem Berg gesteckt und blauer Kies rann in die Laderäume, die bloß zu gähnen brauchten. Innerhalb einer Stunde waren wir fertig geladen. Noch in derselben Nacht schwammen wir in der Biskaya, krümmten unsere Rücken und gaben den flammenden Feuern eine Arbeitsgymnastikvorführung. Die Schiffsschraube besang Lübeck. Aber das Schicksal verfolgte uns mit seinen Lilliput-Häfen. Wir ankerten 3 Meilen vor Lübeck bei einem großen Stahlwerk, das in diesem Dezemberabend wie ein Hund knurrte. Niemand durfte an Land, weil Unruhen ausgebrochen waren. Die Luken wurden geöffnet und die Riesenmäuler der Greifer schluckten unsere Kiesladung in einer Nacht, wobei der Kies über eine riesige Verladebrücke den Schmelzwerken automatisch zugeführt wurde. Ein Meer von Funken und Flammen, schön anzusehen, wie ein aufgewärmtes Nordlicht. Und die Mädchen? Seit 3 Monaten hatten wir nicht ein Mädchen gesehen. Fertig. Los. Dampf auf. Volle Fahrt. Die Schraube malt sich die Ostsee hinauf. Das Schiff bullert wie ein leeres Fass. Eines Nachts spannt sich ein Nordlicht quer über die Botnische See. Wie ein Eislächeln und eine Winterwarnung leuchtet es durch den Weltraum. Es ist verdammt kalt, wenn man im dünnen Kesselanzug an Deck geht, um Asche zu hieven. Man zählt die Sterne am kalten Himmel, rutscht auf dem Stahldeck aus, lässt den Hebel rasseln, die Aschepütz saust nach unten, der Hebel schlägt dem Sternenträumer an den Schädel. Der Heizer unten fragt sich, warum die Pütz überhaupt nicht gehieft wird. Der Sternenträumer erwacht aus seiner Ohnmacht und ruft durch den Luftschacht: »Scher dich zum Teufel!« Keine Mädchen. Im botnischen Meerbusen ist es kalt. Es ist eine Winternacht mit unzähligen Sternen. Die Koje kalt. Ein Seemann schnarcht. Ein Heizer schnarcht. Es hallt wie von zankenden Stimmen in einem Dampfkessel. Stimmen, die zanken mit einer Vielzahl Meinungen über die Häfen der Welt. Anna, Lisbeth, Ruth. Die SS Massilia war genau wie andere Schiffe, die Compound-Maschinen, Kessel und Besatzung haben. Am Schornstein brannte ein Stern, ein Leutbild. Das Essen war mittelmäßig. In der Takelage hing ein eingesalzener Ochse, eingenäht in einen Segeltuchsack. Denn man war mit dem Passat hergefahren, ein Wind, der kühl ist und konserviert. Nun wartete der Ochse darauf, zu Labskos verarbeitet zu werden, für die friedliebende Mannschaft dieses Dampfers, der schwer beladen seinen Steven durch die Brecher schob. Der Junge aus der Kombüse, der in der Dämmerung über die grüne Laterne und in die schaukelnden Wanten kletterte, um ein Stück von dem im Wind hängenden Ochsen abzuschneiden, sah den Dampfer unter sich wie ein riesengroßes, schweres Weberschiffchen im Meer. Auf der Kommandobrücke ging die Wache auf und ab, mit pflichtgetreuen Schritten. Perspektivisch zusammengeschrumpft, schienen die Gestalten unwirklich und schicksalsbestimmt. Eine Sammlung friedloser, fliegender Holländer, die pflichtbewusst einem Zwang folgten. Und der Junge oben in der Takelage hörte die Singrufe der Heizer beim Schlacken und das schwere Husten der Kohlenlawinen in den Bunkern. Aus dem dicken Schornsteinrohr, das etwas von einer grob kriegsbemalten Lende hatte, quoll schwerer, dunkler Rauch, der im Wind zu einem Knie umknickte und gleich einem riesenhaften, schwarzen Strumpf meilenweit im Abendwind flatterte. Die Wolken sammelten sich und türmten sich auf, als ob der Steinkohlenrauch des ganzen Meeres sich zu schwarzen Nebelschwaden verdichtet hätte, die sich immer noch in Spiralen wanden, und durch diese überspannte Szenerie zog ein Blitz plötzlich einen langen Feuerfaden. Der Junge in der Takelage beeilte sich, von dem Ochsen dem Frühstücksbraten abzuschneiden. Er schnitt und dachte an die Zeiten, die Winde und die Welt, an isländische Stürme, denn er war Isländer, und an jene Sage, die er in einer Ankernacht von einem nörgelnden Seebären gehört hatte, auf dem Eismeer, in ruhiger Sommernacht. Es war übrigens in einer der Buchten von Jan Mayen. Die Frachträume ihres Trawlers waren voll Fisch. Und damals erzählte der Seebär dem Jungen zum Zeitvertreib ein Märchen vom Blitz. Wie einmal 9 Mann an Bord eines abgetriebenen Trawlers lagen und wie sie keinen Hafen erreichen konnten. Ihr Kompass war zersprungen und Sonne und Sterne waren verschwunden, denn der gewaltige Himmel über dem Atlantik war kräftig bemengt mit Asche von der Hekla. Der Wind wehte in Wirbeln. Nach und nach, im Takt ihrer dicken Silberuhren, starben 7 Mann, und die Silberuhren in ihren Westen zogen sie in die Tiefe, beschwert von Zeit und von Jahren. Aber 2 Mann trugen ihre schweren, dicken Silberuhren mit zusammengebissenen Zähnen und Anstrengung, obwohl die Uhren sie nach unten zogen mit ihrer schweren Zeit. Denn das Leben steht höher als die Zeit, deshalb trotzten sie den Uhren. So trieben sie auf dem Meer umher, bis sie begannen, ihr Innerstes zu befragen. Sie fragten ihr Innerstes: Du, unser Innerstes, sag uns, über was du zutiefst gegrübelt hast, was dich hart gemacht hat, was du zutiefst willst. Sag es, ehe wir versinken. Da schlug gleich einem Eissturmvogel der Blitz in einen Eisberg, teilte ihn in 2 Hälften, und aus dem Eisberg traten ein nacktes Weib und ein Schaf. »Hier bin ich, dein Innerstes«, sagte das Weib, und ihre Brüste schwollen reif und üppig. Da wurde des einen Fischers Uhr ganz leicht, und er stieß einen Freudenseufzer aus, der einen Teil des Aschewindes vertrieb. Er und das Weib streichelten einander, und das Meer wurde klarer. »Ich bin dein Innerstes«, sagte das Schaf zu dem anderen. »Ich bin einer der 7, die ertrunken sind. Da konnte der Fischer sich nicht beherrschen und tötete das Schaf mit einem Dolch. Es spähte anhaltend übers Meer und starb. Und aus seinem toten Balg sprang ein Mädchen, weiß und zart. Hier war das Märchen zu Ende, denn so ist es mit dem Leben und dem Ziel. Es endet gleichsam mitten auf dem Meer und beginnt gleichsam mitten auf dem Meer. Und das Ziel liegt auch gleichsam mitten auf dem Meer. Weiter träumte ich nicht, lachte der Seebär. Aber wie seltsam man träumen kann. Ja. Und er gähnte, dass die nackte Flamme in der Lampe sich gelb verneigte, wie eine kleine Frauengestalt, verbeugte vor den Augen des Jungen an Bord des Trawlers, oben bei Jan Mayen. Der Junge band das Segeltuch um den Ochsen zu und stieg aus seinen Gedanken und Einbildungen die Takelage hinab. Auf See entstehen viele Einbildungen. Sie können einen Kombüsenjungen überwältigen, der fast noch ein Kind ist. Sie blühen und gedeihen wie ein schöner Schrecken vor einem Hintergrund von aufsteigendem Steinkohlenrauch und schwarz-blauen Aschenwolken. Früher waren solche Einbildungen auf See noch stärker. Das war in jenen Zeiten, als noch die hohen Segelschoner über die Tiefen hinschaukelten und sich gleich Lilien vor dem Wogen neigten. Wer dann schlaftrunken aus seiner Koje stieg und über schiefe Decksplanken taumelte, wenn hoch oben, beinahe angsteinjagend, ein Wald von Takelagen schwankte, der konnte auf der Stelle Dinge hören und sehen, die jedem Aberglauben hundertfaches Leben einbliesen, obwohl er bei Tageslicht entlarvt und durchschaut war. Die schweren, dickbauchigen Segel erhoben sich Stockwerk um Stockwerk, gespenstisch hell, mitunter vergrößert zu Riesen aus Dunst und Nacht. Manchmal verschwanden die oberen Segelstockwerke im Nebel, und man wusste nur, dass sie irgendwo da oben unendlich nebelblind herumschaukelten und schwankten. Ein loser Spleiß konnte zischen wie eine Schlange, die Taillerepe der Brassen klagend in den Blöcken wimmern, die kreischten, und alle Segelstockwerke hatten ein Getöse aus Tuch, ein unglaubliches Getöse aus Tuch. Der Schlaftrunkende, der durch diesen seufzenden Dschungel von Tuchen und Tauen nach Achtern ans Ruder ging, erlebte auf dem Weg dahin den ganzen schreckerfüllten Schauer des Aberglaubens. Beruhigt fühlte er sich erst am Ruder, mit der Ruderpinne vor der Brust. Dort beherrschte er die Launen der Takelage und alle geblähten Lakenbäuche, stolz, bewusst, bestimmt. Und das Bewusstsein der Macht, der Verantwortung, der Bedeutung wurde irgendwie eins mit dem Schiff und trat damit den nüchternen Weg in ein neues Märchen an. Und das besagte, Leib und Seele des ewigen Frühlings ständen wartend auf ferner Insel und man flöge ihr entgegen mit einer Komposition von Liebeslaken. Oder er träumte überbetont in immer gleicher Weise von der Heimkehr in die Fischerkarte oder eine Begegnung mit der Bordelldestimona. So geht es wohl mit allem Nüchternen im Leben. Es schaukelt dahin auf den Wogen seiner Überbetonungen. Ich stochere im Kohlenberg herum und spreche mit mir selbst. Aber es sind nur die 70 Tonnen Kohle, die mir in den Bunkern zuhören. Und die sind tot und haben keine Ohren. Einzig die reibungslosen Walzer der Atome setzen in ihnen die Erinnerung fort an die Sümpfe der Kohlezeit. Während der Kraftperiode, die ich Steinkohlendampf nennen möchte und die schon 100 Jahre währt, sind wir Heizer rückwärts über die Meere gefahren, weil die Feuerlöcher der Kessel immer dem Vorschiff zugewandt sind. Auch während der Variationen Öldampf und Aggregatdampf haben wir so in unseren Wachen gearbeitet. Gleich Feuersträflingen haben wir unter den horizontalen Gittern der Grätings gestanden. Die Grätings sind ein Rostsystem in mehreren Stockwerken. Schmächtige Sprossenböden aus Stahl, durch die man in die Kesselräume hinuntersieht, wie durch Gitter, auf denen man gleichzeitig umhergehen kann. Ich hätte sie nicht erwähnt, wenn sie sich nicht während der hundertjährigen Periode des Steinkohlendampfs in die Netzhaut von Millionen Seeheizern eingebrannt hätten. Warum man Grätings hat, ist leicht zu erraten. Die Hitze von den Feuern muss sich auf schnellstem Weg verflüchtigen. Deshalb hat man diese Serien von Gitterrosten gebaut, eines über dem anderen. Durch die dünnen, klingenden Gitterböden steigt die Überlaufhitze sekundenschnell nach oben zu den Deckenluken und verschwindet im Seewind. Während kalter Nachtwachen schleichen die Schiffsjungen mit ihren 35 Kronen Heuer in ihren dünnen Kleidern auf die obersten Grätings. Und steht man da unten und feuert, hört man dann ihre groben Schuhe oder Stiefel über das spröde Stahlgitter trampeln, das ein Klirren wie von Sporen von sich gibt. Schaut man hinauf, so sieht man die Schuhsohlen sich hierhin und dorthin über das Gitter bewegen. Sie sind das Einzige, was von unten angeleuchtet wird. Was sich darüber befindet, liegt im Dunkeln. Wache auf Wache bewegen sich da oben angeleuchtete Schuhsohlen. Immer wieder kommt einer von der Mannschaft auf die Grätings, um sich hastig von der wogenden Hitze durchwärmen zu lassen und bald darauf wieder aufs stürmische Deck zu verschwinden. Manchmal kommt sogar der Käpt'n selbst und pflegt seinen rheumatischen Rücken. Mit etwas Gewohnheit und Beobachtung kann man leicht jede Stimme am Husten und Räuspern erkennen. Und wird da oben gehustet, hört man gleich, wer es ist. Das zu wissen, kann manchmal von Interesse sein. Nicht etwa, dass man vor dem Käpt'n Angst hätte oder ihm zu gefallen eine extra Wärmewelle raufschicken wollte. Aber man kann verschiedene Tricks mit dem Schürhaken anstellen. Besonders geschickt über die Feuer streichen, mit dem Handrücken nach oben oder unten oder rückwärts nachschaufeln, vierhändig spielen. Das alles tut man natürlich nur, um zu zeigen, was für ein phänomenaler Heizer man ist, welch ein kreativer Künstler, welch ein Ritter von der Kohlenschaufel. Danach richte und packe dich da oben. Willst du die Seemeilen ganz umsonst genießen? Sieh diese Schaufel hier, eine verlängerte Hand, eine Distanzhand, womit ich durch den Kosmos des Lebens paddle und die Brüste der kleinen Schwarzen in Sierra Leone umfasse oder die Mango unten in Goa. Komm herein, tritt auf die Grätting wie auf einen Parkettfußboden. Hör sie unter dem Fuß klingen wie Sporengeklirr von den ewigen Gasten der Nordseestürme. Und lass den Blick in den Schacht des Kesselraums fallen, so wie ein ergebener Stern fällt. Heute Nacht vermache ich dem Kohlezeitmuseum auf dem Eisenregal den Hinterbeinabdruck von einer zappelnden Amphibie, die zeitlos lebte und verendete im medizinbitteren schwarzen Sumpf, verfolgt von dem wallenden Dampf, der ständig die Sonne verdunkelte, doch blutrot von Sonne war. Und hier haben wir einen kleinen Schachtelhalm, wahrscheinlich nur den Zweig von einem gigantischen Schachtelhalmbaum. In einem kleinen englischen Buch in der Back sagt ein Professor, dass in diesen hohen Schachtelhalmbäumen hunderte von Kröten herumkletterten und hüpften und dass diese Kröten pfeifen konnten. Ich höre es ganz deutlich, wie Tausende von Rabauken. Wieder und wieder rutschen die Kohlen aus dem Bunker und die großen Kohlenbrocken rollen donnernd wie Felsblöcke weit über den Boden. Einmal fiel so ein Brocken so unglücklich, dass er beinahe meinen großen Zeh zerschmetterte. Der Nagel wurde grauschwarz wie Graphit. Jonne, der jetzt vorne in seiner Koje liegt, erzählte von einer Nacht, als sie von Archangelsk ausliefen. Da rutschten während der Nachtschicht vier Männerleichen aus den Bunkern, Flüchtlinge vor dem Terror von Judjenitsch. Ehe sie zum Vorschein kamen, waren sie unter einer Kohlenlawine erstickt. Die Olga war noch nicht weit gekommen auf dem Weißen Meer und kehrte daher nach Archangelsk um. Dort regte man sich nicht weiter auf, kein Prozess, keine Verklarung. Die Olga konnte gleich wieder in See stechen. Kranjelsk. Seltsam ist eine Holzladungsfahrt dorthin über das Meer bei Mitternachtssonne. Die Sommernächte da oben sind nur wie das kühlere Segment eines unendlich langen, gleichmäßig hellen Tages. Zwischen Fichten bestandenen Landzungen, wo der Sturm die Nadelbäume zerzaust hat, dass sie wie Lampenputzer für die neu entzündete russische Lampe aussehen, liegt Archangelsk, das nördliche New York, der Bretterstapel. Bei Landwind meint man durch die Bretterstapel das Fichtenrauschen von ganz Murmansk zu hören. Doch man meint auch, wenn man nur ein paar Stunden ginge, wäre man in Härjedalen oder zu Hause in Hora-Hymola oder der Gegend von Kronobers Län. Solche Erinnerungen steigen in einem auf. So etwas durchdenkt man, wenn man auf und unter den Grätings an Bord eines Frachters steht oder sitzt. Myriaden von Seeleuten haben sich auf den kalten Meeren der Erde von den Decksregionen auf die oberen Grätings geschlichen, um sich zu wärmen. Da oben haben sie gesessen und sich leise unterhalten über Fahrten, Glück und lebendige Rohheit, über Bibelfrömmigkeit und Formen erotischen Glücks. Einer hat vielleicht gesagt, hättst mal sehen sollen, wie wir gesoffen haben, wie die Löcher. Und ein anderer hat etwas gemurmelt wie, es gibt so vieles, was man nie los wird. Da oben haben sie gesessen, sitzen dort auch heute Nacht, an Bord von tausenden Schiffen aller Nationen. Tief unten sehen sie den Heizer arbeiten wie am Boden eines Brunnens. Sie sehen, wie er sich krümmt mit seinem Schürhaken gleich einem Laokoon vor einer unbezwingbaren Stahlschlange. Ab und zu windet er sich. Und so kommen wir nach Southampton. Vor der Ablösung sitzt der nächste Heizer hier oben und wartet darauf, dass es 8 Glasen schlägt. Er summt vor sich hin oder spricht mit dem Kohlentrimmer. Über Frauen, über Glücksträume oder über gewaltige Revolutionen. Keiner weiß viel, alle wissen etwas. Aber immer kommt etwas hinzu, und eines Tages sehen wir, wie viel alle Mann zusammen können, wenn die Posten lebend besetzt werden. An so etwas kann man denken, wenn man auf den Grätings wartet. Unten dirigiert der Heizerkamerad die Kratze wie ein Fakir, der eine glühende Eisenkobra meistert. Man kann romantisch wirken und andere fluchen. Die Kratze, eine Kobra? Quatsch! Der Heizer, ein Laokoon? Blödsinn! Na schön, nennen wir ihn eben Petter Olsson aus Tummelilla. Petter Olsson aus Tummelilla krümmt sich da unten in harter Arbeit. Er schaut auch mal nach oben zur Gräting, wischt sich den Schweiß ab und spuckt aus. Jetzt sieht er meine Schuhsohlen und ruft durch das Gitterwerk des Eisenbrunnens, »Bist du's, Harry?« »Ja.« »Dann sollst du mal eine Schippe Kohle sehen, die verdammt gut wärmen kann.« Er blickt aufs Kraterwohl ins Dunkel, wo ich irgendwo sitze, wobei nur meine Schuhsohlen sichtbar sind und mich dieser Tatsachen freue. Dass der Kohlenstreik zu Ende, dass das Leben zurückgekehrt und dass das Feuer wieder gut ist.